Deutschlandfunk. Mitternachtskrimi. Heute mit einer Produktion des Funkhaus Berlin aus der Zeit des Umbruchs 1990. Wir wollen das Glas erheben auf unseren Direktor. Ja. Gewesenen, liebe Gerda. Gewesenen. Auf unseren bisherigen und unseren künftigen Direktor. Jawohl! Unseren geschätzten Kollegen Lämmerhirt. Ja. Nein, nein. Es wird endlich Zeit für die Jüngeren ans Ruder zu kommen. Auch an unserer Schule. Sie haben doch unser aller Vertrauen, Herr Direktor. Ja, natürlich. Ich kann wirklich von nichts anderem reden. Es ist unser letzter Tag des Lehrers. Sie sagen es, Uta. Und genau deshalb wollte ich, dass wir noch einmal alle gemeinsam, ganz ungezwungen. Ich meine, wir haben doch alle unsere, nun früher sagten wir, kollektive Kraft aufgewendet, um unsere Schüler im Sinne von, in einem guten, wahrhaft humanistischen Sinne zu erziehen. Niemand von uns braucht sich etwas vorzuwerfen. Jedenfalls nicht persönlich, Kollege Wasner, oder? Guten Abend! Alle miteinander. Guten Abend, Herr Kollege Jonas. Und das ist unfair, Jonas. Sie hätten mir das sagen müssen. Seien Sie kein Spielverderber, Graupner. Das ist aber eine freudige Überraschung. Guten Abend, Herr Graupner. Guten Abend. Bitte lassen Sie sich durch mich nicht stören. Nein, nein. Bitte, Sie setzen sich jetzt hier hin, Herr Graupner. Es ist ohnehin an der Zeit, dass wir mal... Kommen Sie, diese Plätze sind frei. Guten Abend, Gerolf. Herzlich willkommen. Grüß dich, Gerd. Guten Abend, Frau Kirsch. Guten Abend, Herr Jonas. Ich freue mich, Sie zu sehen, Herr Graupner. Und der Herr Gemahl noch immer auf der Jagd nach dem Klassenfeind? Oder du hast dich kein bisschen verändert? Wie schön, dass Sie uns mal besuchen, Herr Jonas. Wieso besuchen? Das hier ist meine Heimatstadt. Heimkehr. Ein Kriminalhörspiel aus den Junitagen 1990 von Jan Eick. Guten Morgen. Morgen, Werner. Bist du aus dem Bett gefallen? Deine Frau wartet doch schon mit dem Frühstück. Ne? Was Besonderes? Eine aufregende Nacht. Um 0.37 Uhr hat eine besorgte Mutter bemerkt, dass ihre 17-jährige Tochter nicht im Bett lag, jedenfalls nicht im eigenen. Man müsste noch mal 17 sein. Gegen 3 hat sich die verlorene Tochter dann angefunden. So früh schon? Ja, es wurde hell. Das war alles? Nun gönnen wir doch auch mal eine Ruhenacht. Wer weiß, wie lange es uns noch so gut geht. Ah ja, da ist noch was. Im deutschen Haus wird ein Gast vermisst, der seinen Mercedes vor der Kohlenluke geparkt hat und jetzt werden die Kohlen geliefert. Am Sonnabend früh? Die Zeiten ändern sich. Dann sollen die ihren Trecker vorspannen und den Nobelschlitten wegziehen. Die Chefin vom deutschen Haus hat angerufen, ob wir nicht in der Lage wären, den Mann mit dem Autoschlüssel ausfindig zu machen. Einen Herrn Jonas, früher mal Lehrer hier an der Becherschule. Jonas? Der Mann ist gestern bei der Lehrertagsfeier aufgekreuzt, plötzlich und unerwartet, wie man so sagt, zusammen mit Herrn Graupner. Woher weißt du das? Meine Frau hat mich heute Nacht noch angerufen. Ewald Graupner. Das war mein Mathelehrer. Ja. Ein eigenartiger Typ. Den haben Sie doch damals im Zusammenhang mit der Jonas-Geschichte geschasst. Ja, so ist das. Dann hält sich dieser Jonas wahrscheinlich bei ihm auf. Das kannst du auf dem Nachhauseweg leicht überprüfen. Gegenvorschlag. Du fährst zu Graupner, wenn du ihn so gut kennst. Die halbe Stunde kann ich hier ruhig noch sitzen. Ach, Sie sind es. Jarosch. Werner. Oberleutnant, nicht wahr? Kriminaloberkommissar. seit ein paar Wochen. Ich gratuliere. Das ist keine Beförderung, nur ein anderer Titel. Hört sich weniger militärisch an. Kommen Sie doch herein, Herr Jarosch. Danke. Bleiben Sie bei Werner, Herr Graupner. Wir haben uns lange nicht gesehen. Aber ganz unerwartet kommen Sie ja nicht. Tatsächlich? Ist er also hier? Wer? Ich suche Ihren ehemaligen Kollegen, den Herrn Jonas. Bei mir? Das muss ein Irrtum sein. Ach, entschuldigen Sie. Dann möchte ich nicht länger stören. Gerolf Jonas war gestern Abend hier und hat mich überredet, mit ihm im Deutschen Haus ein Bier zu trinken. Dort wohnt er wohl auch. In seinem Hotelzimmer ist er aber nicht. Deshalb dachten wir... Ja. Bei den Organen gelte ich also immer noch als Kontaktperson. Ja. Das war ein anderes Ministerium, Herr Graupner. Es tut mir leid, es handelt sich um eine ganz harmlose Geschichte. Herr Jonas hat seinen Mercedes ein bisschen unglücklich geparkt. Wie sind Sie ausgerechnet zur Polizei gekommen, Werner? Sie waren ein recht guter Mathematiker, soweit ich mich erinnern kann. Eigentlich sind Sie daran schuld. Kannst du das beweisen, Werner? Das habe ich noch im Ohr. Sie sind der einzige Lehrer, an dessen Unterricht ich mich ganz genau erinnere. Na, na, nun schieben Sie nicht alles auf mich. Ich habe sehr bedauert, dass mein Sohn keinen so guten Mathelehrer hatte. Man wird Sie rehabilitieren, Herr Graupner. Ich bin seit 3 Jahren Invalidenrentner. Mein Leben ist vorbei. Ach, was. Sie werden eine dicke Pension beziehen und an die Costa Brava reisen. Meine Frau findet jeden Tag was Neues in der Zeitung. Für 59 Mark Venedig. Im vorigen Jahr durften wir Ende August nicht mal mehr nach Ungarn. Wer mir da gesagt hätte, am nächsten Wochenende nach Italien. Ich vertrage keine Hitze. Greenwich würde mich interessieren. Der Nullmeridian. Grundlage für das geografische Netz unserer Erde. Sie werden Greenwich sehen, Herr Graupner. Alles hat sich jetzt verändert. Sie sehen ja, sogar Jonas stattet uns einen Besuch ab. Er sprach von Heimkehr. Ach, er will bleiben? Was hat nicht? Was der Genosse Schluto wohl dazu sagen wird. Schluto? Der stellvertretende Direktor? Jonas weiß, was er dem zu verdanken hat. Mein Sohn erzählte mal, Schluto wollte die GST an der Schule mit Kalaschnikow ausrüsten. Das würde zu ihm passen. Ich will das gar nicht mehr hören. Ich muss jetzt meine Tabletten nehmen. Vielleicht besuchen Sie mich noch einmal, wenn Sie mit Jonas gesprochen haben, Herr Oberkommissar. Morgen, Herr Kirsch. Guten Morgen, Herr Herrmann. Was gibt's denn? Im Stadtpark auf der großen Wiese am Teich. Ich bin meine Crossrunde gelaufen. Da liegt jemand. Ich bin hin. Er hat sich nicht gerührt. Puls nur sehr schwach. Das ist ein Fall für die schnelle medizinische Hilfe. Habe ich angerufen, sind schon da. Ich dachte nur, es wäre besser, wenn Sie es auch erfahren. Wieso? Die Kriminalpolizei ist ausschließlich für die Verfolgung von Straftaten verantwortlich. Vergebliche Liebesmüh. Guten Morgen, Herr Herrmann. Ihr kennt euch? Marco Jarosch ist mein bester Crossläufer. Typisch Sportlehrer. In Deutsch und Mathe glänzt der Junge wenig. Herr Herrmann hat im Stadtpark eine bewusstlose Person aufgefunden. Der Mann heißt Jonas. Ach nee. Sie kennen ihn. Seit gestern Abend erst. Er soll mal Lehrer an unserer Schule gewesen sein. Vor Jahren. Was machen wir denn nun mit dem Mercedes? Vielleicht ist er einfach nur betrunken. Die Schlüssel wird er hoffentlich in der Tasche tragen. Das werden wir ja sehen. Eine Schädelverletzung hinter dem rechten Ohr. Mehr kann ich im Augenblick nicht sagen. Mein Kollege ist gerade dabei, Röntgenaufnahmen zu machen. Könnte die Verletzung von einem Sturz herrühren? Der Mann lag auf einer Wiese. Es sind schon Leute, die einen Schädelbruch hatten. Zig Kilometer weit mit dem Auto gefahren, bevor sie zusammenbrachen. Hinter dem Ohr. Für einen Schlag ist es reichlich tief. Ich weiß schon. Nach Ihrer Hutkrempenregel haut man einem Menschen immer nur von oben auf den Kopf. Vielleicht lag der Mann am Boden, als man auf ihn einschlug. Hat er noch andere Verletzungen? Ich habe nichts festgestellt. Wann können wir mit ihm reden? Ich hoffe, irgendwann. Vorläufig jedenfalls nicht. Sie erlauben? Ich muss mich wieder um meine Patienten kümmern. Natürlich. Rufen Sie uns bitte an, wenn irgendwas... Geld hatte er in der Tasche. Hier sind auch die Autoschlüssel. Aber keine Brieftasche, keine Papiere. Das wäre in der Stadt hier der erste Raubüberfall seit 2 Jahren. Woran denkst du? An den Kohlenhandel. Der wartet, dass die Luke frei wird. Nett von Ihnen, dass Sie den Wagen gleich auf die Straße bugsiert haben. Herr Jonas ist wohl noch nicht wieder so weit. Ich würde mir gern mal sein Zimmer ansehen. Ja, bitte. Aber er hat es wirklich nicht benutzt. Sonst hätte er ja nachts klingeln müssen und das hätte ich gehört. Können Sie sich erinnern, wann er weggegangen ist? Nach Restaurantschluss. Sie standen alle noch draußen vor der Tür zusammen. Und er kam zurück und kaufte eine Flasche Sekt. Alle standen vor der Tür. Wer waren die anderen? Na, die Lehrer. Mit denen hatte er ja den ganzen Abend verbracht. Ich dachte erst, er wäre ein Geschäftsmann oder sowas. Aber die von der Schule kannten ihn anscheinend. Herr Lämmerhirt beispielsweise, der war ganz verändert. Der trinkt sonst überhaupt nicht, wenn er hier die Sitzungen vom Kulturbund leitet. Na, das wird ja nun alles anders. Keine leichte Zeit für einen Schuldirektor. Und für eine Objektleiterin bei der HO schon gar nicht. Wird wohl nicht mehr viel zu feiern geben. Und ob die Jugendlichen noch das Geld für so viel Cola rumhaben werden. Gestern konnten die auch wieder kein Ende finden. Dagegen haben sich die Pädagogen ausnahmsweise gut benommen. Haben Sie so schlechte Erfahrungen gemacht? Na, die tun anfangs immer ziemlich verklemmt, doch wehe, wenn sie losgelassen. Mit der Zeit bekommt man einen Blick für die verschiedenen Berufskrankheiten. Am schlimmsten ist die Feuerwehr. Aber mit dem Hermann vom Sportverein hatte ich auch schon mal ein Tänzchen. Was ist denn nun eigentlich mit diesem Herrn Jonas? Liegt gegen ihn etwas vor? Sie haben also nicht gesehen, mit wem er weggegangen ist. Ich hatte mit den Jugendlichen genug zu tun. Wollen Sie das Zimmer wirklich sehen? Nein, Sie können meinen Mann jetzt nicht sprechen. Es geht ihm nicht gut und jede unnötige Aufregung schadet ihm. Sein Herz... Frau Lämmerhirt, ich möchte ihm nur ein paar Fragen stellen. Das hat ja wohl bis Montag Zeit. Was gibt es denn, Margot? Ach, Sie, Herr... Jarosch. Bitte nehmen Sie Platz, Herr Jarosch. Sicherlich geht's um Ihren Sohn. Nein, nein, mit Marco hat das nichts zu tun, Herr Lämmerhirt. Herr Jarosch ist von der Kriminalpolizei. Ach, Kripo. Liegt etwas vor gegen mich? Ich möchte mich nur über den Verlauf des gestrigen Abends im Deutschen Haus informieren. Genauer gesagt, über den Abschluss. Also doch. Du legst dich jetzt sofort wieder hin, Rudolf, und ich rufe Dr. Krüger an. Nein, nein, nein, Margot. Einmal muss das ausgestanden sein. Ich bin bereit, für alles, was ich getan und unterlassen habe, die volle Verantwortung zu tragen. Die stalinistischen Auswüchse aus heutiger Sicht, die seinerzeit zur Entlassung unseres jungen Kollegen Jonas geführt Herr haben... Herr Lämmerhirt, es geht mir ausschließlich um den gestrigen Abend. Mein Abschiedsabend. Das hat nur niemand so recht empfunden. Ich habe um meine Versetzung in den vorzeitigen Ruhestand nachgesucht. Das ist eine notwendige Konsequenz. Bis wann waren Sie gestern im Deutschen Haus? Bis zum Schluss. Hatte ich denn ein moralisches Recht, der Auseinandersetzung mit Jonas und mit Graupner auszuweichen? In meinem Leben habe ich in jeder Situation versucht, nach bestem Wissen und Gewissen zu handeln. Zugegeben, früher half mir dabei etwas, was wir unseren Klassenstandpunkt nannten. Es gab also eine Auseinandersetzung? Nein, keineswegs. Obwohl Jonas allen Grund gehabt hätte. Wissen Sie, dass er 11 Monate inhaftiert war, bevor er nach dem Westen verkauft wurde? Damit muss man erst einmal fertig werden, Herr Jarosch. Ich war kein Denunziant. Aber auch ich verurteilte damals seine Äußerungen im Unterricht, die geeignet waren, die Verteidigungsbereitschaft unserer Schüler zu gefährden. Die ideologische Situation war angespannt. Polen 1980. Die ideologische Situation war immer angespannt, seit ich in der Volksbildung tätig bin. In der Folge gab es weitere unschöne Ereignisse an unserer Schule. Graupners Entlassung. Einer der Kollegen hielt es für notwendig, ihn aus irgendwelchen Gründen als Pazifisten zu entlarven, der das geforderte Feindbild vermissen lasse. Fragen Sie mich nicht nach meiner heutigen Stellungnahme. Wie stehen Sie denn heute zu unserem politischen Strafrecht, das Sie durchzusetzen haben? Niemand macht Ihnen einen Vorwurf, Herr Lämmerhirt. Oh doch, Herr Jarosch. Wissen Sie, wann ich zum letzten Mal gut geschlafen habe? Alle unsere Ideale. Und wie war das nun gestern Abend, Herr Lämmerhirt? Mein Gott, da glaubt man nun, man hat das alles längst vergessen. Verdrängt, nennt man das, Herr Jarosch. Lediglich verdrängt. Jetzt holt uns die Vergangenheit ein. Rudolf, nun ist aber Schluss. Das wird selbst die Polizei einsehen müssen. Auf Wiedersehen, Herr Jarosch. Ja. Auf Wiedersehen. Und entschuldigen Sie die Störung. Nur eine letzte Frage noch. Können Sie sich vorstellen, mit wem Herr Jonas noch zusammengeblieben ist? Ich meine nach der Feier. Vielleicht fragen Sie den Kollegen Wasner. Mit dem hatte er noch ein kleines Streitgespräch. Nicht mit Herrn Schluto? Schluto? Der ist bereits seit Wochen nicht mehr im Schuldienst. Worum geht es eigentlich? Legen Sie sich hin, Herr Lämmert. Und gute Besserung. Herr Schluto! Was wollen Sie denn? Ich möchte Sie einen Augenblick sprechen. Ja, bitte? Können Sie das Ding nicht für einen Moment ausschalten? Normal darf man ja wohl seinen Rasen schneiden. Aber ja, Sie können gleich weitermachen. Kriminalpolizei. Oberkommissar Jarosch. Ach so. Haben Sie etwas Schriftliches? Nur einen Durchsuchungsbefehl oder Ähnliches? Ich erwarte lediglich eine Auskunft von Ihnen. Über wen? In der Zeitung lese ich, die Zeiten hätten sich geändert. Nur manche Menschen nicht, Herr Schluter. Ist Ihnen ein Herr Jonas bekannt? Daher also wieder Wind. Die Hexenjagd beginnt. Sie kennen also Herrn Jonas? Ja, dieser Mensch war mir hinreichend bekannt. Und ebenso die Gründe, weshalb er die Republik verlassen hat. Wann haben Sie ihn zuletzt gesehen? Ich verspüre keinerlei Verlangen, einen wie Jonas jemals wiederzusehen. Sind Sie ihm im Verlauf der letzten 24 Stunden begegnet? Oh, was soll dieses Katz-und-Maus-Spiel? Ich weiß, dass Jonas in der Stadt rumläuft und ich kann mir vorstellen, was er gegen mich vorbringt. Ich hätte ihn aus dem Schuldienst vertrieben. Das Gegenteil ist wahr. Er hätte sich alle seine Erfolge ausschließlich selber zuzuschreiben. Seine abwertende Einstellung zum Ehrendienst in unserem bewaffneten Organ oder... Ach, was erzähle ich das ausgerechnet Ihnen? Die Genossen von der Polizei haben sich ja schnell und gründlich gewendet. Sie haben meine Frage nicht beantwortet. Außerdem, woher wissen Sie, dass Jonas in der Stadt ist? Man hat mich informiert. Wer? Was geht Sie das an? Für einer der Kollegen hielt es für notwendig, mich zu warnen. Nicht so unrecht, wie es scheint. Ich bin Ihrem Jonas nicht begegnet, das wird er Ihnen bestätigen. Herr Jonas liegt zurzeit im Krankenhaus. Er leidet unter den Folgen einer schweren Körperverletzung. Das ist ja... Lächerlich ist das. Fällt euch nichts Besseres ein, als einen aus dem Dienst verjagten Pädagogen auch noch der Gewaltanwendung zu beschuldigen? Herr Schluto! Ich habe Ihnen nichts zu sagen! Na, wo warst du denn so lange? Ich habe nur gleich ein bisschen rumgehört. Das sieht dir ähnlich. Und? Wie man's nimmt. Die Brieftasche ist jedenfalls nicht in seinem Zimmer. Weiß ich. Woher? Weil sie in dieser Plastetüte steckt. Na? Hat die Chefin vom Deutschen Haus vorbeigebracht. Sie nahm die Zeitungen aus dem Kasten und fand das. Du warst gerade weg, sagt sie. Und da sie gerne Krimis sieht, weiß sie, dass man sowas nur mit zwei Fingern berührt und in eine Tüte steckt. Da sagt noch einer, Fernsehen bildet nicht. Gib doch noch mal die Lupe her. Ach, das bringt doch jetzt nichts. Willst du nicht endlich Feierabend machen? Guck doch mal an, wie deutlich. Dann hol dir wenigstens die Abdrücke von Jonas zum Vergleich. Hat der so eine schmale Hand? Hä? Das sind ja Bilderbuchabdrücke. Sieht aus wie eine Kinderhand. Hast du schon nachgeguckt, was drin ist? Pass, Führerschein, Kreditkarten, alles, was ein Bundesbürger so braucht. Kein Geld? Das hat er ja lose in der Tasche. 78 Ost und ein paar D-Mark. Bisschen wenig, ne? Du meinst, in der Brieftasche ist mehr gewesen? Woher hat der, nennen wir ihn mal der Finder, woher hat er gewusst, wo Jonas wohnt? Ein Kind. Kaum. Vielleicht ein Mädchen. Oder eine junge Frau. Die Finger sind nicht kurz, nur schlank. Ein Mädchen mit langen Fingern, sozusagen. Ah, das ist doch schon was. Weißt du, worauf sich dieser Jonas heute Nacht noch eingelassen hat? Noch sind wir hier nicht auf der großen Freiheit, Werner. Wo sollte er denn die... Gib mir doch mal das Rapportbuch rüber. Da ist doch dieses Mädchen, das von 12 bis 3 verschwunden war. Marei Anders. Oberkommissar Zufall im Samstagseinsatz. Marei Anders war nur mit ihren Kumpels im Deutschen Haus, hat die Mutter heute Morgen angegeben. Bis um drei? Guten Morgen, die Herren. Gerda, entschuldige, ich wollte dich gerade anrufen. Guten Morgen, Frau Kirsch. Ich bringe dir dein Frühstück. Ja. Bist du wenigstens zum Mittagessen zu Hause? Entschuldige, aber wir sind da gerade auf etwas gestoßen. Horst, heute Abend sind wir eingeladen. Ja. Sag mal, stimmt es, dass der Jonas heute Nacht niedergeschlagen worden ist? Niedergeschlagen? Wer sagt denn das? Uta hat mich angerufen und gefragt. Uta Döring? Woher weiß die davon? Das hat sie nicht gesagt. Also stimmt es. Wer hatte eigentlich Jonas zu ihrer Feier eingeladen? Na, niemand. Wir waren alle, um es milde auszudrücken, sehr überrascht. Aber Jonas wusste von der Feier. Wenn du mich so fragst, ein Zufall war das sicher nicht. Graupner? Der wirkte nicht so. Eher als hätte er nicht erwartet, uns alle anzutreffen. Ein Glück, dass Schlutto nicht mehr da ist. Mit dem hätte sich Graupner bestimmt nicht an einen Tisch gesetzt. Wenn ich Sie recht verstehe, hat sich Jonas mit allen gut vertragen. Ich konnte mir dieses Gesäusel gewisser Kollegen nicht länger anhören. Ich bin bald gegangen. Wasner war damals der Erste, der die Stellungnahme gegen Jonas unterschrieb. Und jetzt stellt sich heraus, dass er schon immer dessen bester Freund gewesen sei. Reg dich bitte nicht auf. Da warten noch viele Überraschungen auf uns. Na, was ist denn nun mit Jonas? Ist er ernsthaft verletzt? Frau Kirsch, wissen Sie, wo Herr Wasner wohnt? Ihr glaubt doch nicht etwa, dass einer von uns... Wohnt Wasner in den Altbauten hinter dem Bahnhof? Fleischergasse 11. Was soll das? Mein je, am frühen Morgen. Die Kripo. Es ist nach 11, Herr Wasner. Ich muss mich trotzdem erstmal ein bisschen frisch machen. Entschuldigen Sie, wenn ich Sie hier in der Küche abfertige. Seit 8 Jahren... verspricht man mir eine andere Wohnung. Kaffee? Ich brauche einen. Oh, habe ich schlecht geschlafen. Ich trinke sonst nichts. Naja, mal packt es einen eben. Es ist wahrscheinlich diese ausgesprochen schizophrene Situation, die sich allen ein bisschen aufs Gemüt legt. Ausgerechnet Jonas. Noch vor einem halben Jahr die Inkarnation des Klassenvereins und plötzlich sitzt er leibhaftig am Tisch und alle trinken seinen Sekt. Der Besuch der alten Dame. Was für eine alte Dame? Ein Stück von Friedrich Dürrenmatt. Und was hat das mit Herrn Jonas zu tun? Ach, nichts. Wenn er wirklich rausfinden will, wer ihn damals angeschwärzt hat, untersucht sowas jetzt die Kriminalpolizei? Die Sache mit den Tonbändern beispielsweise. Das müsste doch eindeutig aus den Protokollen hervorgehen, wer da was gesagt hat. Was für Bänder? Jonas besaß eine ganze Sammlung von Biermann-Liedern. Hier. Soldat, Soldat, wo führt das hin? Soldat, Soldat, wo ist der Sinn? Und so weiter. Im Prozess gegen ihn sollen die eine wesentliche Rolle gespielt haben. Sagt Jonas. Davon wussten auch noch mehr Leute. Unsere Reglindis beispielsweise. Die hatte sich ja rechtzeitig von ihm getrennt. Reglindis? Wahrscheinlich hat jemand die Hand über sie gehalten. Wer weiß. Aber ich war ein blutjunger Absolvent. Hatte gerade mit Mühe meine 1,5 Jahre hinter mich gebracht. Und dann Biermann-Lieder und so eine Staatsaktion. Mir blieb gar nichts anderes übrig, als die Hörner einzuziehen. Woher wusste Herr Jonas von dieser Feier im Deutschen Haus? Eine gute Frage. Eine sehr gute Frage. Ja, na, Jonas hatte mir im November plötzlich geschrieben und ich sah keinen Grund, ihm nicht zu antworten. Und so hat sich das dann ergeben. Sagen Sie mal, ich rede und rede. Worum geht's überhaupt? Liegt schon wieder was gegen ihn vor? Wann und in wessen Begleitung haben Sie gestern Abend das Deutsche Haus verlassen, Herr Wasner? Wir standen alle noch einen Augenblick vor der Tür. Daran erinnere ich mich. Wer alle? War Jonas dabei? Ich denke schon. Ja, ganz bestimmt. Ja, hat irgendeine spitze Bemerkung über diese Bänder gemacht. Es kann aber auch schon vorher gewesen sein. Hat Jonas Sie vielleicht noch ein Stück begleitet? Sind Sie gemeinsam durch den Stadtpark gegangen? Nein, ganz sicher nicht. Wisst ihr, es geht mich nichts an, aber Jonas hatte heute Nacht sicher ganz andere Pläne. Nämlich? Das müssen Sie ihn wirklich selber fragen. Wo genau haben Sie ihn zum letzten Mal gesehen? Vor dem Deutschen Haus, das sage ich doch. Na, auch noch eine Tasse? In wessen Begleitung ist Jonas dort weggegangen? Ich kann mich nicht erinnern. Wohin wollte er und mit wem? Also passen Sie mal auf, Herr Kommissar. Von mir kein Wort mehr über Jonas. Ich habe mich einmal in die Nesseln gesetzt. Einmal zu viel. Kriminaldienst, Oberkommissar Kirsch. Wann? 10.57 Uhr. Danke, wir veranlassen das Notwendige. Was ist denn nun schon wieder? Ich dachte, das wird ein ruhiger Sonnabend. Jonas ist tot. Schädelbruch im Bereich des rechten Hinterhaupts infolge Einwirkung von stumpfer Gewalt. Ein ruhiger Sonnabend. Verständigst du den Dienstabend? Und dann gucke ich mir das Mädchen mit den schlanken Fingern an. Darauf kannst du dich verlassen. Und du vergisst bitte den Hermann nicht. Ihr hattet euch um 12 Uhr am Fundort verabredet. Hermann? Tatort muss man jetzt ja wohl sagen. Hermann und Reglindes, ja? Was? Was? Wer soll das sein? Warst du nie im Naumburger Dom? Du, ich interessiere mich nicht für alte Kirchen. Die Stifterfiguren, Hermann und Reglindes, Eckerhard und Uta. Ja, und gib mir mal schon immer die Wagenschlüssel. Frau Döring heißt doch Uta. Und wer ist Eckerhard? Du könntest uns Frau Döring eigentlich gleich mitbringen. Die Protokollierung der Vorgeschichte sollten wir getrost der Morduntersuchungskommission überlassen. Ja, hier lag er. Aber Sie dürfen mir glauben, ich habe niemanden im Park gesehen. Ich treffe selten jemand, wenn ich morgens jogge. Na gut, Hermann. Eigentlich interessiert mich der gestrige Abend auch viel mehr. Die Wiedersehensfeier im Deutschen Haus mit Jonas und Graupner. Wieso Wiedersehen? Ich kannte die beiden nicht, nur die Namen. Die beiden genießen ja einen gewissen Ruf an unserer Schule. Allerdings jedenfalls. Nach dem gestrigen Abend kann ich das nicht so recht nachempfinden. Dieser Graupner zum Beispiel hat kaum ein Wort gesagt. Und Jonas? Ja, also möglicherweise hatte ich zu viel erwartet. Vorgestellt habe ich mir so eine Art alternativen Messias. Und dann erlebte ich einen stinknormalen Bundesbürger. Ich mag dieses Überlegenheitsgetue nicht. Ihr sollt dies, ihr müsstet das. Ich muss gar nichts. Wann haben Sie das Deutsche Haus verlassen? Ich habe nicht auf die Uhr geguckt. Vielleicht ging halb elf. Was haben Sie dann getan? Ich bin nach Hause gegangen. Was denn sonst? Sie haben nicht beispielsweise auf jemanden gewartet? Wenn Sie was soll das, Herr Arisch? Ich habe den Mann heute Morgen ganz zufällig gefunden und erst die medizinische Hilfe und an Sie verständigt. Und Sie fragen mich aus, als hätte ich ihn dahin befördert. Herr Hermann, es liegt der Verdacht auf eine schwere Straftat vor. Es ist unsere Pflicht, alle Umstände gründlich zu untersuchen. Bitte. Wenn Sie es so genau wissen wollen. Ich bin irgendwann auf die Toilette gegangen und verspürte keine Lust mehr, in die Weinstube zu dieser Wiedersehensfeier zurückzukehren. Also bin ich nach Hause gegangen, hab mich vor den Fernseher gesetzt und noch ein Bier getrunken. Und dafür gibt es Zeugen? Was glauben Sie, was ich sonst getan habe? Meine Frau ist übers Wochenende zu ihren Eltern gefahren. Im Fernsehen lief irgendein Film, ich würde Ihnen gerne die Handlung erzählen, ich fürchte nur, es gab keine. Wussten Sie, dass zwischen Gerolf Jonas und einer Ihrer Kolleginnen früher, nun sagen wir, engere Beziehungen bestanden? Ach, ich verstehe. Die liebe Frau Kirsch. Ich fühle mich ausschließlich für mich selbst verantwortlich, Herr Jarosch. Was da gewisse Kolleginnen früher oder gestern oder sonst wann mit Herrn Jonas hatten oder haben, darüber müssen Sie die schon selber befragen. Wenn es die liebe Kollegin Kirsch nicht sowieso besser weiß. Frau Döring wird uns sicher erklären, woher sie wusste, dass Jonas im Stadtpark niedergeschlagen worden ist. Na, da werden Sie eine Überraschung erleben. Frau Döring wohnt hier unmittelbar am Park. Ihr Telefon war einfach das Nächste, das mir einfiel, um heute Morgen den Notdienst anzurufen. Entschuldigen Sie bitte, wir wollten gerade essen. Tut mir wirklich leid, dass ich Sie heute Nacht unnötig belästigt habe. Aber man macht sich doch man so seine... Man weiß nie, wofür es gut ist, Frau Anders. Kann ich Ihre Tochter ein paar Minuten alleine sprechen? Kommt um drei nach Haus. Also das hätte ich mal wagen sollen in dem Alter. Und dann ihr Umgang. Nächstens kommst du vielleicht noch mit Drogen. Ach, ich habe nichts gemacht, was die Polizei interessieren könnte. Ach, und das Geld in deiner Tasche? Hältst du mich für dumm? Wir sprechen uns noch, mein Fräulein. Und sag die Wahrheit, du. Also, Marei, dann erzählen Sie mal, woher das Geld stammt, das Ihre Mutter so beunruhigt. Ehrlich verdient oder trauen Sie es mir nicht zu? Jeder hat heute Westgeld. In 14 Tagen gilt nichts anderes mehr. Hat es Ihnen dieser Mann gegeben? Nehmen Sie den Pass ruhig richtig in die Hand. Den kenne ich nicht. Sind Sie da ganz sicher? Er könnte höchstens der Wessi sein, der gestern Abend im deutschen Haus mit den Paukern rummachte. Woher wussten Sie denn, dass es sich um einen Wessi handelt? Ach, das hört man doch nur, die Kleidung. Außerdem stand sein Mercedes im Hof. Wann haben Sie denn das bemerkt? Ich? Gar nicht. Sowas fällt bloß Jungs auf. Wem zum Beispiel? Ich weiß gar nicht, was Sie überhaupt von mir wollen. Sie essen jetzt Ihr Mittag und dann kommen Sie mit mir mit, Fräulein Anders. Mir ist der Appetit vergangen. Um mich das zu fragen, bestellen Sie mich extra hierher? Ich gehe nachts nie durch den Park, aus Prinzip. Nicht, weil ich ängstlich bin. Der kleine Umweg hat mir auch gestern gut getan. Wie geht es, Herrn Jonas? Wo genau haben Sie sich von ihm verabschiedet, Frau Döring? Ach, das ist es also. Wissen Sie, daraus brauche ich jetzt wirklich kein Geheimnis mehr zu machen, dass Gerolf und ich vor vielen Jahren miteinander befreundet waren. Vor mehr als 10 Jahren. Darüber muss ja ein ganzer Berg Akten existieren, so oft, wie man mich damals vernommen hat. Weshalb unterhielten Sie Beziehungen ausgerechnet zu diesem Mann? Worüber haben Sie gesprochen? 1000-mal die gleichen Fragen. Westliteratur und Biermannbänder und was weiß ich. Wochenlang ging das. Dabei hatten Gerolf und ich uns lange vorher getrennt. Nicht aus politischen Gründen. Das habe ich nur gesagt, um endlich meine Ruhe zu haben. Wie haben Sie sich denn vor dem November verhalten? Haben Sie Ihre Zweifel ausgesprochen? Na sehen Sie. Ich war eine sehr brave Pädagogin im Reich dieser bösen Fee mit den lila Haaren. Keine Kontakte, keinerlei Einwände. Immer in der Mitte halten, keine unbequemen Fragen. Blieb einem denn etwas anderes übrig? Heute fragt man sich natürlich, wofür das alles. Ich habe Russisch und Staatsbürgerkunde unterrichtet. Können Sie sich vorstellen, was das für meine Zukunft bedeutet? Ich konnte damals wirklich nichts für Gerolf tun. Er hat sich sehr unklug verhalten, auch uns gegenüber. Niemand konnte etwas für ihn tun. Graupner hat es immerhin versucht. Und was ist aus ihm geworden? Ein verbitterter alter Mann. Wäre er an der Schule geblieben, hätten wir heute wenigstens einen vernünftigen Direktor. Was ist denn nun mit Jonas? Ist er so schwer verletzt, dass er nicht selber sagen kann, was ihm passiert ist? Gerolf Jonas ist tot, Frau Döring. Nein. Das ist nicht wahr. Gerolf. Er wollte. Wie kann denn so etwas sein? Das versuchen wir herauszufinden. Und ich hoffe, Sie helfen mir dabei. Er wurde nur etwa 300 Meter von Ihrer Wohnung entfernt gefunden. Sie sagten, Gerolf wollte. Was glauben Sie? Wollte, Herr Jonas. Ach, nichts. Er sprach davon, er wollte bleiben. Sie leben allein. Er war nicht bei mir. Er hat mich gefragt, ob ich noch immer in der Elsenstraße wohne. Und Ihr Kollege Hermann? Ich weiß, was mir jetzt blüht. Sie werden überall herumschnüffeln, die Nachbarn aushorchen, bis sie es herausgefunden haben. Ja, Bernd Hermann besucht mich gelegentlich, abends, wenn er seine Runde dreht. Am Wochenende auch mal vormittags. Sind Sie nun zufrieden? Und heute Nacht? Hat er das zugegeben? Eifersucht. Ein klassisches Motiv für Sie, nicht wahr? Bernd steht vor meiner Tür und dann kommt Jonas. Gucken Sie mich an, Herr Jarosch, sehe ich aus wie eine Frau, für die sich Männer gegenseitig etwas antun? Sie sind eine gut aussehende Frau und das wissen Sie auch, Frau Döring. Ich habe immer nur Pech gehabt. Glauben Sie wirklich im Ernst, dass Bernd... Nein, da kennen Sie ihn schlecht. Oder? Frau Döring, würden Sie mir bitte mal das Buch herüberreichen? Die Strafprozessordnung. Wie bitte? Ist denn die Muck schon da? Wir sind im Krankenhaus. Der Staatsanwalt wird auch gleich hier sein. Na schön, dann kann er gleich einen Haftbefehl ausstellen. Bist du so sicher? Ich wollte erstmal die Abdrücke mit denen der Frau Döring vergleichen. Von Uta? Mhm. Uta Döring, wie kommst du denn auf die? Sie hat ziemlich schmale Hände. Dann werde ich dir jetzt mal was zeigen. Na, mein Lieber, sind das schöne, schlanke Finger? Ja, das sieht ziemlich eindeutig aus. Donnerwetter. Marei Anders, 17 Jahre alt, man sollte es nicht glauben. Dachtest du wirklich einer von den Lehrern? Ja, man kann sich eben irren. Gratuliere. Na, noch hat sie nichts zugegeben. Vielleicht versuchen wir es gleich mal gemeinsam. Du möchtest ein Geständnis, bevor die Muck da ist. Warum sollten wir die Spezialisten aus der künftigen Landeshauptstadt nicht auch mal überraschen? Ich sag kein Wort, Sie können mir nichts beweisen. Schildern Sie doch mal, was geschah, nachdem Sie die Gaststätte verlassen hatten. Nichts. Wir hingen noch ein Weilchen in der Gegend rum, die Jungs wollten noch was trinken oder so. Dann kamen nach und nach die Lehrer, dann haben wir uns verkrümelt. Die Döring guckte so, weil einer geätzt hatte, Hermann hieß da. Die erzählen der Sporthermann und die Döring. Naja, deswegen eben. Sahen Sie Herrn Hermann? Der war nicht mehr dabei. Und der Bundesbürger? Der stand noch da und redete. Ziemlich laut. Irgendwas mit Pazifismus oder so. Sind Sie sicher? Ich habe nicht besonders darauf geachtet. Na nun mal weiter. Wohin gingen Sie? Habe ich Ihnen doch gesagt, spazieren. Allein? Das deutsche Haus schließt um 23 Uhr. Sie waren gegen 3 Uhr zu Hause. Ich habe noch ein bisschen auf einer Bank gesessen. Im Stadtpark. Ist das neuerdings verboten? Also so kommen wir nicht weiter, Fräulein Anders. Haben Sie schon einmal etwas von daktyloskopischen Spuren gehört? Von Fingerabdrücken? Ja. Dann erklären Sie mir bitte, wie die Abdrücke Ihrer Hand auf die Brieftasche des Herrn Jonas gelangten. Die Brieftasche, die habe ich gefunden. Und zwar in der Tasche von Herrn Jonas. Der ging an der Bank vorbei. Und da hat er was Gemeines zu mir gesagt. Was hat er gesagt? Er käme noch mal zurück und dann würde er mir mal zeigen, dass er besser ist oder sowas. Der andere ist weitergegangen. Besser als wer? Das geht den Scheißdreck an. Dieser andere, war das jemand von den Lehrern? Glaube ich nicht. Es war ja ziemlich dunkel. Die beiden haben sich gestritten und dann hat der eine fürchterlich gelacht. Das würde ich auch gerne, wenn es nicht so traurig wäre. Was sollen denn diese Märchen? Wenn Sie es besser wissen, brauchen Sie mich ja nicht zu fragen. Was geschah dann? Nichts. Der Matthias... Scheiße. Der Matthias also. Er hat die Flasche Sekt gefunden. Und da lag auch die Brieftasche auf dem Weg. Ich habe sie aufgehoben. Und wo lag der Mann? Ich habe keinen Mann gesehen. Marei! Sie reiten sich doch immer tiefer rein. Weshalb sagen Sie uns nicht die Wahrheit? Der lag da auf der Wiese. Wir haben ihn erst bemerkt, als wir den Sekt getrunken haben. Der war doch auch betrunken. Und der Matthias hat ihm nur vorsichtshalber eins mit der Sektflasche versetzt. Das stimmt nicht! Die Flasche hatte ich ja in der Hand und Matthias ist nur zu ihm hin, wie die Jungs so sind. Er wollte mir beweisen, dass er keine Angst hat. Dann kam er mit der Brieftasche. Wie viel Geld haben Sie rausgenommen? Ich habe noch nie etwas geklaut. Bitte. Meine Mutter darf das nicht erfahren. Ich habe ja die Brieftasche auch nicht in den Müllcontainer geworfen, weil ich dachte, der braucht ja noch seine Papiere. Matthias ist nicht so einer. Der hatte bloß zu viel getrunken und der Sekt dazu. Entschuldigen Sie, ich störe wohl. Herr Graupner, ist das wichtig? Ich glaube schon. Ich komme. Stimmt es, dass man Jonas heute früh im Park gefunden hat? Mit einer Kopfverletzung? Ja, Herr Graupner. Weshalb haben Sie mir das heute Morgen nicht gesagt, Herr Oberkommissar? Sie müssen doch glauben, ich habe Ihnen verschweigen wollen, dass ich Streit mit Jonas hatte. Wir haben uns eigentlich nie so gut verstanden, wie es im Nachhinein den Anschein hatte. Jonas war damals ein junger Mensch, voller Widersprüche, wie jeder von uns einmal war. Deshalb konnte ich nicht schweigen, als man diese Hetzkampagne gegen ihn inszenierte, nur weil er seine Meinung offen ausgesprochen hatte. Ich wusste, was es heißt, Soldat zu sein. Ich bin erst 49 aus der Gefangenschaft gekommen. Und was war gestern, Herr Grottner? Gestern? Jonas hat sich in einer Weise verändert, die ich nie für möglich gehalten hätte. Wissen Sie, womit er sein Geld verdient? Viel Geld. Zusammen mit einem Verwandten hat er in Süddeutschland eine Kette von Spielhallen aufgebaut. Und er ist heimgekehrt, um sich hier nach geeigneten Räumen für dieses Gewerbe umzusehen. Verstehen Sie das, Werner? Er will hier Automaten aufstellen, an denen Jugendliche den Abwurf einer Atombombe simulieren können. Gegen Argumenten war er gar nicht zugänglich. Einen gefühlsduseligen Pazifisten hat er mich genannt. Nur die harte Mark zählt, Graubner. Sie sind doch Mathematiker, das Sein bestimmt das Bewusstsein. Ihr habt hier 98.000 Mark kassiert für meinen Freikauf. Die will ich erst mal absahnen. Zum ersten Mal seit 45 Jahren habe ich die Hand gegen einen Menschen erhoben. Ich habe ihn doch nicht ernsthaft verletzt. Jonas ist tot, Herr Grottner. Das ist unmöglich. Mein Kollege vernimmt gerade dieses Mädchen. Er hält ihren Freund für hinreichend verdächtig, Gerolf Jonas mit einer Sektflasche erschlagen zu haben. Oh nein! Das ist nicht möglich, Werner. Er hat gelacht. Verstehen Sie? Jonas hat gelacht, als ich die Flasche... Er hat sie mir aufgedrängt. Er wollte mit mir trinken. Sie sind Linkshänder, Herr Grottner. Wie? Ja, natürlich. Ach, der Beweis, nicht wahr? Ich habe ihn an der rechten Kopfseite getroffen. Viel stärker als ich. Ich wollte sofort... Aber er hat gelacht und ist über die Wiese davongegangen. Er hatte nur diese eine Verletzung, Herr Grottner. Ich habe gewusst, dass ich Greenwich niemals sehen werde. Wir brachten ein Kriminalhörspiel aus den Junitagen 1990 von Jan Eick. Heimkehr. Dramaturgie Wolfgang Beck. Die Personen und ihre Darsteller waren: Kriminaloberkommissar Jarosch Peter Reusse, Kriminaloberkommissar Kirsch Klaus Manchen, Graubner Hans-Peter Minetti, Schlotho Dietrich Körner, Lämmerhirt Helmut Schellhardt, Uta Döring Ud Reinicke, Hermann Rainer Heise, Wasner Dieter Wien, Marei Gundela Köster. Außerdem wirkten mit Klaus-Peter Plessow, Gisa Stoll, Brigitte Krause, Petra Hinze, Ingrid Bergmann, Hildegard Alex. Schnitt Alexander Brennecke und Arne Merten. Ton Birgit Nauck. Musik Hans Rempel. Regieassistenz Ingrid Krempel. Regie Werner Grunow. Das war eine Produktion des Funkhaus Berlin aus dem Jahr 1990.